Herzlich willkommen zur dritten Episode des Nachtschatten-Podcast. Unsere Hörerschaft wächst ja stetig und das freut uns total, aber für alle die heute neu eingeschaltet haben, erkläre ich nochmal kurz, was wir hier so machen. Ich bin Philipp und ich lese bekannte und unbekannte Creepypastas vor, die meine Freundin Patricia vorher in gutes Deutsch übersetzt hat. Heute geht's wieder um das Thema Schlaf und zwar mit der Creepypasta Necrosleep. Der nachfolgende Bericht ist der einzige verbleibende Beweis für die Existenz der Webseite necrosleep.net. Ein besorgter Leser hatte die Blog-Einträge gespeichert, kurz bevor sie 2014 aus dem Netz verschwanden. Es handelte sich um die letzten Tage von Reed Murdoch, wiedergegeben in seinen eigenen Worten. Mein Neuanfang, Blogautor Reed Murdoch. 16. Oktober 2014. Hey Leute! Also, ich habe beschlossen, einen Blog über mein neues Leben zu schreiben. Die meisten, die das hier lesen, sind vermutlich meine Freunde und Bekannten. Aber für die, die mich nicht kennen, erzähle ich euch ein bisschen was von mir. Ich heiße Reed und bin gerade aus dem Keller meiner dämlichen Eltern ausgezogen. Gott sei Dank. Jetzt führe ich mein eigenes Leben und lasse mich von niemandem mehr herumkommandieren. Also technisch gesehen bin ich abgehauen, aber sie hätten mich schon früher gerne rausgeschmissen. Niemand interessiert sich für einen Versager-Junkie wie mich. Nicht mal meine Eltern. Nicht, dass mich das kümmert. Egal, jedenfalls mache ich jetzt mein eigenes Ding. Ein paar Annehmlichkeiten musste ich allerdings aufgeben. Zum Beispiel das Essen von meiner Mom. Wobei das bei ihren bescheidenen Kochkünsten nicht wirklich der Rede wert ist. Da ernähre ich mich viel lieber von Nudelsuppen aus dem Discounter. Manchmal sogar mit Maisbeilage, wenn mir nach etwas Besonderem ist. Apropos besonders. Ich muss sagen, auf meine Wohnung trifft das nicht wirklich zu. Es ist ja auch die billigste, die ich finden konnte. Naja, man bekommt halt genau das, wofür man zahlt. Das merke ich vor allem, wenn ich beim Einschlafen Geräusche höre, die klingen, als würde in einer dunklen Seitenstraße nebenan eine alte Frau überfallen werden. Ach. Mein Ghetto-Zufluchtsort besteht aus einem Wohnzimmer, einer Küchennische, einem Badezimmer und einem Wandschrank. Die Wände sind dünn wie Papier und der Teppich voller undefinierbarer Flecken. Aber für mich ist es gut genug. Bei mir wohnt außerdem dieses miserable Exemplar von Katze namens Twig. Sie ist eine von diesen ekligen Nacktkatzen. Aber dafür ist sie ein gutes Gesprächsthema, wenn jemand vorbeikommt. Ich bin schon oft gefragt worden, warum die Katze von innen nach außen gestülpt ist oder ob sie ein perverses Tierpräparationsprojekt ist, bei dem etwas schiefgelaufen ist. So schäbig sich mein Leben jetzt vielleicht anhören mag, billig zu leben hat schon seine Vorteile. Meine Lebenskosten sind fast null, also verdiene ich genug Geld mit Gelegenheitsjobs online, ohne jemals das Haus zu verlassen. Die Hälfte des Monats schreibe ich irgendwelchen Mist in Bewertungen für Produkte, die ich nie getestet habe, oder mache Umfragen zu politischen Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Den Rest des Monats surfe ich im Netz und schaue mir raubkopierte Folgen von Akte X an. Ich muss nicht mal für mein Internet bezahlen. Mein Nachbar ist zu dumm, sein Passwort für sein WLAN einzustellen. Sein Datenlimit muss schon haushoch überschritten sein, aber hey, das ist nicht mein Problem. Ich werde diesen Blog alle 1 bis 2 Tage updaten, wenn ich etwas Interessantes mache. Danke, dass ihr diesen langweiligen Scheiß lest. Hoffentlich wird mein Leben in der nächsten Zeit etwas spannender. Reed. 18. Oktober 2014. Ich habe beschlossen, etwas Ungewöhnliches zu machen. Es ist 3 Uhr morgens und ich bin mit koffeinhaltigen Getränken ausgerüstet, denn ich habe vor, die ganze Nacht wach zu bleiben. Ihr fragt euch sicher, warum ich das mache. Tja, ich werde mir dauerhaft einen nachtaktiven Schlafrhythmus angewöhnen. Das heißt, ich werde tagsüber schlafen statt nachts. Ich habe einige gute Gründe dafür. Erstens. Nachts sind weniger Leute draußen unterwegs, also wird es mir weniger verhasst sein, das Haus zu verlassen. Zweitens. Sonnenlicht verursacht Krebs, stimmt's? Drittens, Scheiß auf soziale Normen. Viertens, die Internetgeschwindigkeit ist scheinbar deutlich schneller nach Mitternacht. Fünftens, das ist ein freies Land, ich brauch gar keine Gründe. Außerdem bin ich auf dieses Forum gestoßen, Nocturnal Underground. Und es ist voll von sonnenhassenden Eigenbrötlern und zynischen Menschenfeinden wie ich selbst. Einfach perfekt. Ich habe mich sofort angemeldet und die Typen, die im Forum abhängen, haben mich freundlich aufgenommen. Es ist keine der beliebtesten Seiten, sondern mehr eine enge Gemeinschaft. Eine kleine Nische für eine obskure Subkultur. Wir alle teilen dieselbe Vorliebe für soziale Zurückgezogenheit. Was echt cool ist. Denn ich dachte schon, ich sei der einzige Spinner, der sich so ungern mit normalen Leuten abgibt. Immerhin sind es ja diese normalen Leute, die mir vorschreiben wollen, dass ich nicht jede beliebige Substanz rauchen kann, die ich will. Als ob die das was angeht. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie diese Nachtaktivität so läuft. Peace out. Reed. 21. Oktober 2014. Ich gewöhne mich total gut an meinen neuen Lebensstil. Ich weiß jetzt, dass das die Art ist, auf die ich schon immer hätte leben sollen. Das Internet ist nachts so viel interessanter. Alles war bisher ganz normal. Bis auf diese eine Sache. Gestern habe ich auf Nocturnal Underground eine private Nachricht bekommen. Ich habe sie euch zum Lesen hier reinkopiert. An Readman07 von Revelation666. Betreff necrosleep.net. Herzlichen Glückwunsch, Readman07. Du wurdest auf eine Mitglieder-exklusive Seite eingeladen, die dein Leben für immer verändern wird. Entdecke, was die Gesellschaft vor uns verbergen will, auf necrosleep.net. Dein exklusiver Einladungscode DCLXVI. Finde heraus, was du dein ganzes Leben verpasst hast. necrosleep.net. Ich weiß, das hört sich voll nach Abzocke an, aber es hat mein Interesse geweckt. Ich konnte nicht widerstehen, die Seite zu besuchen, nur um zu sehen, was es war. Zuerst kam ich auf eine vollständig schwarze Seite. Dann bemerkte ich, dass in der Mitte ein blinkender Cursor war. Ich nahm an, dass ich dort meinen Code eingeben sollte, und damit lag ich richtig. Als ich die Homepage aufbaute, bemerkte ich zuerst, dass der Text auf Russisch war. Bis auf den Titel, da stand einfach nur necrosleep.net auf Englisch. Mein Browser erkannte die Sprache automatisch und bot an, den Inhalt der Seite zu übersetzen. Natürlich klickte ich Ja an. Also, diese Seite war definitiv von der zwielichtigen Sorte. Wer auch immer sie entworfen hatte, konnte nicht viel Ahnung von Webdesign haben, da sie eigentlich viel mehr wie ein stinknormales Notepad-Dokument als wie eine ordentliche Website aussah. Der Hintergrund war schwarz, mit weißer, gewöhnlicher Kurierschriftart. Unter dem Titel gab es eine Reihe von Hyperlinks, die folgendermaßen beschrieben waren: Hauptseite, Kaufen, Geheimnis und Impressum. Hier ist ein Ausschnitt von der Hauptseite. Willkommen auf necrosleep.net. Die Seite ist nur für Mitglieder. Die ausgewählten Besucher dieser Seite haben einzigartigen Zugang zu unserem besonderen Produkt, das ihr Leben für immer verändern wird. Necrosleep ist ein Produkt, das auf sichere Art das biologische Bedürfnis zu schlafen eliminiert, dank unserer unglaublichen Formel. Nur eine Pille am Tag reicht und Sie werden nie wieder das Verlangen haben zu schlafen. Versuchen Sie es selbst, indem Sie kaufen klicken. Falls Necrosleep Ihr Leben nicht komplett verändert, gibt es Ihr Geld zurück. Ihr Staunen ist sicher. Ein ganz schönes Ding, was die da behaupten. Ich meine, das Zeug kann unmöglich funktionieren, sonst würde das ja wohl jeder nehmen. Ich war und bin ziemlich skeptisch, aber aus Neugier habe ich mich noch weiter durch die Seite geklickt. Ich klickte auf den Geheimnis-Hyperlink. Dieser führte mich weiter auf eine andere Seite. Hier ist der Text. Necrosleep besteht aus besonderen und seltenen Inhaltsstoffen, die wir hier nicht preisgeben können, um sicherzustellen, dass das Rezept in privaten Händen bleibt. Um unser Produkt weiterhin verkaufen zu können, müssen wir dies auf unkonventionelle und exklusive Wege tun. Der aktive Wirkstoff, der in Necrosleep enthalten ist, wird seit Jahren von Ärzten und Wissenschaftlern gesucht, die versuchen, Schlaf zu ersetzen. Doch nur wir haben das geschafft, wozu alle anderen nicht fähig waren, allein durch den Willen unseres Meisters. Wir können guten Gewissens sagen, dass unser Produkt ihr Leben verändern wird und sie nie wieder schlafen müssen. Nur zu werden sie Teil unseres Geheimnisses. Unkonventionelle Wege? Na, wohl eher Schwarzmarkt. Was auch immer da abgeht, es scheint nicht unbedingt legal zu sein. Nicht, dass ich mich um das Gesetz kümmern würde. Die Seite scheint nur wenig Vertrauen erweckend. Trotzdem machte ich weiter und klickte auf Impressum. Mir blieb fast das Herz stehen, denn da war das wohl unheimlichste Bild eines Menschen, das ich je gesehen habe. Es war so ein altes Schwarz-Weiß-Foto von einem großen Mann in einem Arztkittel. Wäre er nicht aufrecht dagestanden, hätte ich gedacht, der Typ sei tot. So dachte ich erst nur schrecklich ausgezehrt und vermutlich auch blind, seinen trüben, leblosen Augen nach. Keine Spur von Emotion war auf diesem Gesicht zu sehen. Unter dem Bild war ein kurzer Text. Die Anerkennung für seine Pionierarbeit an Necrosleep gilt dem brillanten Dr. Heil A. Stan, Stellvertreter unseres Meisters, Gründer des Ukrainischen Instituts für Okkulte Medizin. Seine Arbeit lebt weiter. Stellvertreter unseres Meisters? Okkulte Medizin? Vielleicht habe ich auch nur zu viele Horrorfilme gesehen, aber das hier ist alles andere als eine typische Webseite, die Wundermittelchen verkauft. Vielleicht gehören sie zu irgendeiner verrückten Sekte. Ich fand das Ganze schon unheimlich, aber meine Neugier war stärker. Also klickte ich auf den Kaufen-Link. Jede Pille kostete eine Unmenge irgendeiner russischen Währung, was $130 entspricht. Pro Pille? Absolut lächerlich. Nicht, dass ich sie kaufen würde, selbst wenn ich das Geld hätte. Ich glaube, das ist eine miese ausländische Kreditkartenabzocke oder die Initiative einer Sekte. Egal was es ist, immerhin hat es meinen Tag interessanter gemacht. Reed. 22. Oktober 2014. Ich habe auf Nocturnal Underground einen Thread eröffnet über diesen mysteriösen Account, der mir diese komische PN geschickt hat. Ich will mehr über das Necrosleep-Zeug rausfinden und ich dachte, ich fange am besten damit an, rauszufinden, wer dieser User ist. Hier die Konversation aus dem Thread. Readman07. Hey Leute, ich hoffe, ich bringe nicht alles durcheinander, indem ich das hier in Trolling und Belästigung poste, aber ich weiß nicht, wohin sonst damit. Vielleicht ist es ja eine Art Spam, falls andere von euch die gleichen Nachrichten kriegen. Also, letztens habe ich eine Nachricht von einem User bekommen, den ich hier noch nie gesehen habe. Revelation666. Und in der Nachricht war eine Werbeanzeige für so ein Wundermittel. Hat einer von euch schon mal was von diesem User gehört? Es wäre echt super, wenn ihr hier ein paar Informationen darüber habt. Cosmic Trashbin. Ich kenne den Usernamen nicht. Muss also noch neu sein oder einfach inaktiv. Was stand denn genau in der Nachricht? Vielleicht kann einer der Admins ihn wegen Werbung bannen. Readman. Hier ist ein Screenshot der Nachricht. Anhang Nachricht.jpg. Cosmic. Komisch. Bist du auf die Webseite gegangen? Ich hoffe nicht. Die ist bestimmt virenverseucht. Lol. Beast Warfare. Ich habe versucht draufzugehen, kommt aber nur ein schwarzer Bildschirm. Der Anmeldecode hat auch nicht funktioniert, kam nur ein Pop-up. Ungültige IP. Readman. Natürlich, ich konnte nicht widerstehen. Thug Life for Life. Bei mir geht's auch nicht. Ungültige IP. Cosmic. Wenn es nur bei Readman funktioniert, ist es vielleicht an seine IP gebunden. Hast du Screenshots von der Seite? Du hast mein Interesse geweckt. Readman. Ja, hier. Die Seite war ursprünglich auf Russisch, also habe ich sie im Browser übersetzen lassen. Anhänge, Hauptseite JPEG, Kaufen JPEG, Geheimnis JPEG, Impressum JPEG. Beast. Sieht verdammt zwielichtig aus. Cosmic. Wow, halt dich ja fern. Du holst dir schon Schwierigkeiten, wenn du nur auf den Link klickst. Bestimmt wirst du schon keylocked, während wir hier schreiben. Beast. Außerdem ist das Zeug, das die verkaufen, bestimmt mit Zyankali gestreckt. Cosmic. Wenn er blöd genug ist, das Zeug zu nehmen, ist der Genpool besser dran ohne ihn. Beast. Vertraue keinem Russen. Thug. Das ist beleidigend, ich bin Russe. Beast. Letzte Woche warst du noch Asiat, entscheid dich mal. Readman. Da verlasse ich für 5 Minuten den Thread und hier geht's drunter und drüber. Komm drunter, Wort zensiert. Natürlich nehme ich das Zeug nicht. Diese Wunderpillen kosten $130 pro Stück. Wer bin ich denn? Johnny Cash? Thug. Nur weil er Johnny Cash geheißen hat, heißt das nicht, dass er viel Cash hatte oder so. Beast. Natürlich hat er viel Cash, du... Wortzensiert. Er war Johnny, wortzensiert, Cash. Cosmic. Wer hatte eigentlich die tolle Idee, einen Sprachfilter in diesem Forum zu aktivieren? Das ist, wortzensiert, blöd. Readman. Bevor dieser Thread noch weiter entgleist, ich habe vorsichtshalber Tape über meine Webcam geklebt, nur für den Fall, dass etwas durch meinen Antivirus gerutscht ist. Auch wenn es wahrscheinlich nur Kreditkartenabzocke ist. Ich forsche morgen weiter nach. Die Sonne ist schon vor 3 Stunden aufgegangen und mir gehen die Energy Drinks aus. Cosmic. Ich werde einen der Admins wegen der Sache kontaktieren. Vielleicht bringe ich sie auch dazu, den Sprachfilter rauszunehmen. Später habe ich noch eine Nachricht von HG Wishing Wells, einen der Admins, bekommen. Und er sagt, dass der User Revelation 666 nicht in der Datenbank ist. Und der einzige Weg, wie ich diese Nachricht bekommen könnte, ist, dass das Mail-Programm irgendwie umgangen wurde. Kurz gesagt, jemand hat sich in das System gehackt, nur um mir diese Spam-Nachricht zu schicken. Was zum Teufel? Reed. 23. Oktober 2014. Ich bin endlich dazugekommen, Necrosleep zu googeln, aber ich habe nur kleine YouTube-Kanäle und ehemalige Screamo-Bands aus den 90ern gefunden. Aber zwischen diesen ganzen nutzlosen Ergebnissen war auch ein Post auf fastmd.com. Im Thumbnail stand, weiß jemand, ob das Necrosleep-Zeug tatsächlich funktioniert? Aber als ich draufklickte, zeigte die Seite an, dieser Beitrag wurde gelöscht und ist nicht länger verfügbar. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich wandte mich wieder den Suchergebnissen zu und nach ein paar Seiten fand ich einen Eintrag in einem alten Videospieleforum. Und diesmal war der Post nicht gelöscht worden. Mitten in einer Diskussion über die besten Anbaumöglichkeiten in einem Mittelalter-Strategiespiel behauptete ein User, Necrosleep genommen zu haben, um sich 24 Stunden um seine virtuelle Farm zu kümmern. Natürlich waren die anderen Forumsmitglieder skeptisch, also hatte er versucht, den Link zu posten, um es zu beweisen. Natürlich hat das nicht geklappt, weil, ihr habt es erraten, die Webseite an seine IP-Adresse gebunden war. Er hatte denselben Zugangscode wie ich, DCLXVI. Also scheint das nur eine Formalität zu sein, damit man sich wichtig vorkommt. Aber das erklärt nicht, warum meine IP und die dieses Typen rausgesucht wurden. Der Angeber hat dann behauptet, sein Punktestand im Spiel sei der unzerstörbare Beweis dafür, dass er rund um die Uhr wach war. Im Verhältnis dazu, wie lange sein Account existierte, war der Punktestand tatsächlich extrem hoch, dass es nur möglich wäre, wenn er tatsächlich mindestens 21 Stunden am Tag spielen würde, was ihm praktisch keine Zeit zum Schlafen ließe. Trotzdem schrieben sie seine Ergebnisse einem Bot-Programm zu, das nachts für ihn das Spiel überwachte. Und da das gegen die Spielregeln war, wurde sein Account laut Moderator gebannt. Tatsächlich stand in kleinen roten Buchstaben unter seinem Avatar: Gebannt wegen Benutzung von Bots, 8.12.2006. Mehr als das, was ich euch erzählt habe, habe ich zu Necrosleep oder necrosleep.net nicht gefunden. Sieht aus, als wären diese Online-Dealer ziemlich gerissen. Ich bin nur echt neugierig, was die eigentlich erreichen wollen, weil mir eine Million einfacherer Wege einfallen, um jemandes Kreditkartennummer zu klauen oder Wundermittel zu verscherbeln. Es könnte ein Scherz sein, aber offensichtlich läuft das schon mindestens seit 2006. Vielleicht werden manche Witze ja nie alt. Reed. 15. Oktober 2014. Ich habe nochmal eine Nachricht von Revelation 666 bekommen. Bin ich eigentlich der Einzige, der diesen Namen unheimlich findet? Nachdem ich weiß, was ich weiß, finde ich den Aufwand beunruhigend, den der Typ auf sich genommen hat, um speziell mich zu kontaktieren. Aus irgendeinem Grund hat er sich am System vorbeigehackt, nur um mir eine Nachricht von diesem Angebot zu schicken. An Readman 07 von Revelation 666. Betreff necrosleep.net/backdoor. Herzlichen Glückwunsch, Readman 07. Du wurdest für eine 30-tägige Gratisprobe von Necrosleep ausgewählt. Hol dir deinen exklusiven Gewinn auf necrosleep.net/backdoor. Finde heraus, was du dein ganzes Leben verpasst hast, ganz ohne Risiko. necrosleep.net/backdoor. Und schon wieder hat meine Neugier gewonnen. Auf alles gefasst, was kommen könnte, habe ich auf den Link geklickt. Und ich kam auf eine Seite, wo ich nach meiner Adresse gefragt wurde. Nicht mehr. Natürlich war ich vorsichtig. Ich weiß, dass diese Leute nichts Gutes im Sinn haben. Aber ich dachte, wenn ich mein Postfach angebe, was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Dann schicken sie mir eben Werbeprospekte oder Pillen, die nichts bringen. Immerhin weiß ich dann endlich, was die von mir wollen. Also habe ich die Adresse angegeben. Reed. Ich habe beschlossen, nochmal in meinen Thread auf Nocturnal Underground vorbeizuschauen und die anderen auf dem Laufenden zu halten. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren ihre Reaktionen ziemlich lustig. Readman. Tja Leute, es ist wieder passiert. Schaut euch den Anhang an. Nachricht 2 JPEG. Cosmic. Sag nicht, du hast den auch noch angeklickt. Readman. Doch, hab ich. Die wollten meine Adresse, aber ich habe nur mein Postfach angegeben. Cosmic. Bist du, Wort zensiert, bescheuert? Readman. Wie ich sehe, hast du den Admin noch nicht überreden können, den Filter rauszunehmen. Cosmic. Kein, Wort zensiert, Sherlock. Anscheinend macht es ihnen einen Riesenspaß zuzuschauen, wie wir uns fetzen. Readman. Es würde mich nicht wundern, wenn H.G. Wishing Wells mir selbst die Nachricht geschickt hätte, um das Forum ein bisschen aufzumischen. H.G. Mich auch nicht. Cosmic. Das Geheimnis wurde gelüftet. Geht alle heim miteinander. H.G. Nein, im Ernst, ich hatte damit nichts zu tun. Das schwöre ich beim Leben meiner Ur-Ur-Oma. Readman. Auf eine tote Person schwören ist jetzt nicht sehr überzeugend. Cosmic. Ich denke, der Witz ging jetzt lang genug, H.G. Warst du es oder nicht? H.G. Ich war es wirklich nicht. Die Admins und ich waren echt erstaunt, als wir gesehen haben, woher die Nachricht kam. Oder besser gesagt, woher sie nicht kam. Es war definitiv kein registrierter Benutzer unserer Seite. Beast. Wenn sie dir echt Pillen schicken, nimmst du die dann? Du könntest mir eine Million anbieten, um den, Wort zensiert, zu probieren. Cosmic. Also ich kann nicht garantieren, das ist zu gut, um wahr zu sein. Nichts kann dich für immer wach halten. H.G. Ich stimme Cosmic zu. Lass die Finger davon. Readman. Selbst wenn die mir Pillen schicken und nicht nur Prospekte, dann nehme ich sie nicht. Außer, da sind noch mehr Informationen dabei. Denkt ihr wirklich, ich bin so blöd? Entspannt euch mal. Ich werde wahrscheinlich nichts mehr in diesen Thread schreiben. Also verfolgt lieber meinen Blog, wenn ihr wissen wollt, was los ist. Der Link steht in meinem Profil. Okay, damit fällt die Möglichkeit, dass es ein Scherz der Admins war, weg. Ich glaube nicht, dass HD das so lange durchzieht oder so dreist lügen würde. Und wenn es ein anderer Admin war, denke ich nicht, dass er extra ein russisches Medikament erfinden würde. Das ist alles viel zu komisch. Reed. Letzte Nacht hat mir ein Kumpel die Post gebracht, im Gegenzug dafür, dass ich was an seiner Flash-Seite mache. Ich würde so ungefähr alles machen, damit ich das Haus nicht verlassen muss. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern darum, dass ich einen Umschlag ohne Absender bekommen habe. Ich wusste sofort, von wem er war. Der Umschlag war alt, richtig alt. So als hätte er Jahrzehnte auf einem staubigen Dachboden gelegen. Ich öffnete den schmuddeligen Umschlag und darin war ein kleinerer, brauner Umschlag, der ebenfalls alt aussah. Auf dem Umschlag stand Necrosleep. Und der Hinweis, ihn für beste Haltbarkeit an einem dunklen und kühlen Ort aufzubewahren. Die Buchstaben sahen aus, als wären sie in den Umschlag geprägt statt aufgedruckt. Ich machte ihn auf und tatsächlich waren 30 schwarze Pillen drin. Sie sahen weniger professionell aus als die aus der Apotheke. Aber bevor ihr jetzt alle ausrastet, ich werde sie nicht nehmen. Jedenfalls nicht, bevor ich verlässliche Informationen darüber gefunden habe. Jetzt steht also fest, dass diese russischen Dealer mir keine Werbung schicken wollten. Dann stellt sich aber die Frage, wieso sollten sie mir das Zeug schicken, wenn es gar nicht funktioniert? Klar, die wollen mein Geld, aber wenn der 30-tägige Test nicht läuft, kriegen sie das ja nicht. Vielleicht versuchen die ja, mich umzubringen. Ich hatte ja nie ein gutes Gefühl bei der Sache, aber meine Neugier bringt mich fast um. Reed. 31. Oktober 2014. Mir ist aufgefallen, dass ich ein Detail komplett übersehen habe. Ich habe gar nicht nach Dr. Heil A. Stan gesucht, der Typ, der offensichtlich was mit Necrosleep zu tun hat. Ich habe ihn also schnell gegoogelt und zu meiner Überraschung festgestellt, dass es einen Wikipedia-Eintrag über ihn gibt. Darin steht, dass Dr. Stan ein ukrainischer Wissenschaftler war, der behauptete, an einem 1940 erschienenen Film beteiligt zu sein, der sowjetische Versuche über Wiederbelebung klinisch toter Organismen dokumentiert. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel. Der Film »Experimente zur Wiederbelebung von Organismen« zeigt mehrere verstörende medizinische Experimente, die an Hunden durchgeführt wurden. In einem davon wird der abgetrennte Kopf eines Hundes am Leben erhalten, mit Hilfe einer primitiven Herz-Lungen-Maschine, die angereichertes Blut zuführt. Die Experimente im Film wurden von Dr. Sergei Brukonenko durchgeführt. Jedoch behauptete Dr. Stan fest, dass er derjenige sei, der die Experimente gemacht und die Maschine erfunden hatte. Und dass Dr. Brukonenko die Anerkennung dafür bekam, weil Dr. Stan zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, wegen seiner grausamen Versuche an Menschen. Jedoch glaubte dieser, keine unmoralische Verbrechen begangen zu haben, da er die Einwilligung seiner Opfer, wenn auch durch Bestechung, hatte. Prokonenko wurde für die Herz-Lungen-Maschine mit dem Lenin-Preis ausgezeichnet. Stan blieb in Gefangenschaft. Als allerdings die verschollenen Aufnahmen seiner Menschenversuche auftauchten, wurde er durch Injektion hingerichtet. Seine letzten Worte in einer unidentifizierbaren Sprache nahm er mit ins Grab. Es gibt Gerüchte, dass Dr. Heil A. Stan Heilmittel für mehrere schwere Krankheiten erfunden hat, wie zum Beispiel Narkolepsie oder Epilepsie. Seine Ergebnisse wurden nie wissenschaftlich veröffentlicht und waren so auch nicht verifizierbar. Doch schienen alle okkulter Natur zu sein. Die Zahl der Menschen, die zwischen 1930 und 1940 scheinbar von unheilbaren Krankheiten geheilt wurden, geht in die Tausende. Alle Versuche, seine dokumentierten Vorgehensweisen nachzustellen, scheiterten, was zu der Annahme führt, dass es sich um Quacksalberei handelt. Manche glauben jedoch bis heute, dass Dr. Stans Methoden bis heute praktiziert werden und seine Mittel von Russland und der Ukraine aus vertrieben werden. Manche behaupten, mysteriöse E-Mails und Angebote zu erhalten, die sich auf Dr. Stans Arbeiten beziehen. Jedoch ergaben Ermittlungen in diese Richtung keine Beweise für diese Behauptungen. Ich geb's zu. Manches davon ist schon unheimlich. Experimente an Menschen ist jetzt nicht das spaßigste Thema. Aber irgendwie scheint es, als hätte er nur getan, was nötig war, um in der Forschung weiterzukommen. Vielleicht hat er ja wirklich was entdeckt. Vielleicht konnten seine Methoden nicht wiederholt werden, weil sie zu fortschrittlich waren. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich so ein geheimnisvolles Angebot bekommen habe, das angeblich nur ein Gerücht ist. Vielleicht ist ja was dran. Vielleicht wurde ich ausgewählt für ein Geschenk, das zu großartig für die breite Masse ist. Vielleicht meinen die das ernst, wenn die sagen, dass das mein Leben verändern wird. Reed. 1. November 2014. Ich halte die Pillen in der Hand, bereit, sie jeden Augenblick zu schlucken. Ich habe gründlich drüber nachgedacht. Ich weiß, dass es nicht die klügste Entscheidung ist, aber ich bin eben risikofreudig. Ich habe eh nicht so viel, für das es sich zu leben lohnt, falls die Sache schlecht ausgeht. Das Leben ist doch nichts ohne Risiko und ich will unbedingt hinter die Motive dieser Leute kommen. Ich muss einfach wissen, was die vor mir wollen. Ich muss rausfinden, was ich verpasse. Und dazu gibt es nur einen Weg. Reed. 3. November 2014. Ich kann's nicht glauben, aber es funktioniert tatsächlich. Ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen und bin kein bisschen müde. Heilige Scheiße! Ich habe mich noch nie in meinem Leben so konzentriert und angeregt gefühlt. Ich weiß ja nicht, was das Zeug ist, aber es funktioniert! Ich weiß aber nicht genau, wie lange, also mache ich mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen. Aber sie versprechen ja, dass man nie wieder schlafen muss. Nie wieder. So weit, so gut. Reed. 4. November 2014. Funktioniert immer noch super, auch nach 4 Tagen. Allerdings hat mich das Licht echt genervt in letzter Zeit. Also habe ich ein Stück Karton über das Fenster geklebt. Ich konnte das Fenster eh nie leiden. Nachts habe ich das komische Gefühl, dass mich jemand von draußen beobachtet. Und das macht mich noch unruhiger, als ich sonst bin. Man denkt schnell, dass man etwas Seltsames vorm Fenster sieht, bis man feststellt, dass es nur die eigene Reflexion ist, verzerrt durch die billige Glasscheibe. Egal, dieses Problem ist gelöst. Außerdem habe ich etwas Interessantes entdeckt, als ich meine abendliche Tablette genommen habe. Anscheinend habe ich bis jetzt übersehen, dass auf der Innenseite des kleinen braunen Umschlags ein Symbol gestempelt ist. Genau, innen. Es kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Ein nach unten zeigendes Pentagramm mit einem Ziegenkopf in der Mitte. Vielleicht haben sie einfach einen alten Umschlag umgedreht und nochmal hergenommen oder sowas. Reed. 5. November 2014. Vielen Dank an einen meiner Follower, der mich darauf hingewiesen hat, dass es sich bei dem Bild um ein satanistisches Symbol handelt. Ich brauche euch wohl kaum zu sagen, dass ich den Scheiß auf keinen Fall weiternehmen werde. Damit bin ich fertig. Solche Sachen finde ich nämlich echt unheimlich. Ich wünschte nur, ich hätte diese Nachricht gelesen, bevor ich heute die Pille genommen habe, aber höre ich halt morgen auf. Immerhin hat es mir bis jetzt nicht geschadet und vielleicht bin ich auch nur paranoid. Es ist nur ein Bild, vielleicht ein Druckfehler oder so. Aber scheiß drauf, ich spiele nicht mit dämonischem Zeug rum, auf keinen Fall. Reed. 6. November 2014. Die ganze Woche über habe ich die Tabletten regelmäßig um 10 Uhr abends genommen. Ich hatte heute geplant, damit aufzuhören, aber um 10:30 bekam ich schreckliche Kopfschmerzen, die immer schlimmer wurden. Ich dachte, das wären nur Absetzerscheinungen von Necrosleep. Also habe ich noch eine Stunde gewartet, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, und dann habe ich doch eine Tablette genommen. Ich weiß, dass ich aufhören könnte, wenn ich wollte. Aber langsam glaube ich, dass es gar keinen Grund mehr dafür gibt. Ich meine, ich brauche keinen Schlaf mehr und fühle mich energiegeladen. Ich sollte mich einfach zusammenreißen und nicht so irrational sein. Reed. 9. November 2014. Ich habe so viel geschafft, dank der vielen freien Zeit und der Konzentration. Ich habe an einem einzigen Tag $5,000 mit Onlinehandel verdient. Gar nicht zu sprechen von meinem absolut unglaublichen Gewinn beim Poker in der letzten Woche. Ich habe auf einmal so ein intuitives Gespür für Zahlen, das ich vorher nie hatte. Ich habe das Gefühl, mein ganzes bisheriges Leben benebelt gewesen zu sein. Die hatten recht. Das hat tatsächlich mein Leben verändert. Reed. 11. November 2014. Ich habe eine ziemlich eigenartige Geschichte für euch. Ich saß so auf meiner Couch und habe mich um meinen Kram gekümmert. Da habe ich plötzlich ein paar leuchtende Augen gesehen, die mich von der Zimmerecke her anstarrten. Erst habe ich mir nichts gedacht. Musste wohl Twig sein, die irgendwo rumschleicht. Katzen haben ja reflektierende Augen. Was soll es sonst sein? Ich schaute weg und da fühlte ich es. Twigs schrumpelige kleine Gestalt, die sich neben mir zusammenrollt. Ich schaute zurück in die Ecke. Diese feindseligen Augen waren immer noch auf mich gerichtet. Twig neben mir. Ich blinzelte und die Augen waren verschwunden. Oh Mann, mein Hirn versucht mir echt Streiche zu spielen. Ich habe mir echt was zusammengesponnen. Aber ich erinnere mich so deutlich daran. Wenn ich drüber nachdenke, hätte ich gleich wissen können, dass es nicht Twig war. Katzenaugen leuchten nämlich nicht rot. Jedenfalls hoffe ich, dass es nur ein Hirngespinst war. Aber was soll es auch sonst sein? Reed. 12. November 2014. Irgendwann könnte mir das Essen ausgehen. Natürlich könnte ich rausgehen und meine Vorräte auffüllen, aber der Gedanke macht mir Angst. Der Gedanke daran, die Sicherheit meiner Wohnung zu verlassen, die soziale Interaktion, das fürchte ich jetzt mehr als je zuvor. Ich meine, rausgehen war nie eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, aber es hat mir auch noch nie zuvor so schreckliche Angst gemacht. Keiner meiner Freunde war in letzter Zeit im Chat online und sie haben aufgehört, meine Blog-Einträge zu liken. Wer soll jetzt meine Einkäufe erledigen? Was, wenn ich tatsächlich rausgehen muss? Ich sollte nicht so durchdrehen deswegen. Ehrlich, das ist doch dämlich. Keine Panik, du Idiot. Keine Panik, du Idiot. Keine Panik, du Idiot. Reed. 13. November 2014. Mein Kumpel Jake war online. Erst war ich erleichtert, aber nur so lange, bis er sagte, ich bring dir deine Einkäufe nicht vorbei, solange du nicht mal das Haus verlässt. Er bot an mir zu helfen, wenn ich dafür mit den Jungs Party machen gehe. Ich habe abgesagt, aus reiner Angst. Offenbar macht er sich Sorgen um meine Gesundheit. Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er denkt, ich verwandle mich in einen verwahrlosten Einsiedler, verdammt dazu, allein in seiner jämmerlichen Bude zu sterben. Aber er versteht mich einfach nicht. Keiner versteht mich. Wenigstens glaube ich, dass das Essen noch bis Thanksgiving reicht, wenn ich es gut einteile. 15. November 2014. Ich muss euch von einem anderen merkwürdigen Ereignis erzählen, das mir gestern passiert ist. Ich habe in letzter Zeit immer den Fernseher an, weil mich die Stille irritiert. Gerade lief die Sendung Buckhaus Garten. Ihr wisst schon, die Sendung, die wir alle als Kinder geschaut haben, bis wir alt genug waren, um zu merken, wie sinnlos und stumpfsinnig sie eigentlich ist. Ja, genau, diese Sendung. Auf jeden Fall lief die auf meinem alten Röhrenfernseher in der Ecke. Irgendwann lenkte sie mich ab und da ich nichts Besseres zu tun hatte, schaute ich immer mal wieder zu. Es muss wohl eine Thanksgiving-Folge gewesen sein, da Bucko, ein Typ im Hirschkostüm, in der Küche stand und Süßkartoffeln und Cranberries zubereitete. Das ist übrigens auch schon das höchste Niveau der Sendung. Irgendwie wurde es komisch, als er im letzten Moment doch beschloss, die anthropomorphen Cranberries raus in den Garten zu lassen, als wären sie gefangene Insekten. Die Süßkartoffeln hatten nicht so viel Glück. Bucko schickte seine Vogelfreunde los, um Kürbiskuchen vom Kuchenbaum zu holen. Seine Eichhörnchenfreunde Soße von der Soßenkuh, die zufällig auch noch Kartoffelbrei ausspuckt. Ich habe ja gesagt, die Sendung war komisch, aber das war erst der Anfang. Ich bemerkte erst, dass irgendwas nicht stimmte, Als Bucko ein riesiges, scharfes Messer nahm, eines, das man nicht wirklich in einer Kindersendung erwarten würde, und mit der anderen Hand etwas aus dem Ofen holte, aber keinen Schinken oder Truthahn, einen gegrillten menschlichen Fötus. Heilige Mutter Gottes! Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Wie um alles in der Welt konnten die sowas im Fernsehen bringen? Ich schaltete ab, sobald er anfing zu schneiden. Dieses Gemetzel war selbst mir zu viel. Ich kann noch immer nicht glauben, was ich da mit eigenen Augen gesehen habe. Ich kann es nicht geträumt haben. Ich habe seit 15 Tagen nicht mal ein Nickerchen gemacht. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht stimmt was nicht mit mir. Ich vergesse ständig mein PC-Passwort. Und nachdem ich es geändert und aufgeschrieben habe, habe ich vergessen, wo ich es aufgeschrieben habe. Ich kann nicht mehr klar denken. Reed. 18. November 2014. Ich sag's euch ehrlich, ich habe eine Scheißangst. Ich bin ins Bad gegangen und wollte seit einer Woche zum ersten Mal duschen. Ich machte die Tür auf und erwartete nichts anderes zu sehen als mein Spiegelbild. Stattdessen sah ich es direkt hinter mir. Es starrte mich an. Ich hatte solche Panik wie noch nie in meinem Leben. Ich schwör's euch, ihr habt da keine Ahnung, was echte Angst ist. Nicht die geringste. Ich sehe es immer noch vor mir, wenn ich die Augen zumache. Dieses Gesicht, es war dämonisch und es verschwand so plötzlich, wie es aufgetaucht war. Ich würde ja sagen, ich bilde mir das alles nur ein, aber es hat sich so echt angefühlt. Ich gehe nie wieder in dieses Bad. Ich benutze einfach die Küchenspüle oder so. Ich pack das nicht. Ich frag mich, ob diese Pillen meinen Kopf durcheinander bringen. Ich muss damit aufhören, sofort. Ich fühle mich nicht mal mehr in meiner eigenen Wohnung sicher. Ich habe ein Gefühl, als würden mich die Schatten beobachten. Reed. 20. November 2014. Ich habe wieder versucht, die Pillen abzusetzen, aber hab's mir in letzter Minute anders überlegt. Irgendwas hat mir gesagt, ich solle es nicht tun. Eine Stimme in meinem Kopf. Ich fühle, dass es falsch wäre und als würde dann irgendwie mein ganzes Leben auseinanderfallen. Ich denke nicht, dass es normal ist, wie ich lebe, aber ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, nach draußen ins Licht zu treten. Oder selbst ins Mondlicht. Alle meine Chat-Kontakte sind offline, seit Jake mir das letzte Mal geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob mein Essen noch eine Woche reicht. Twig wird schon ziemlich dünn, da ich ihr Katzenfutter esse, um länger auszuhalten. Aber es wird schon noch gehen, solange am Thanksgiving niemand vorbeikommt. Übrigens hat mich niemand zum Essen eingeladen, nicht mal meine Familie. Aber das stört mich nicht. Ich hasse meine Eltern sowieso. Scheiß auf die. Reed. 24. November 2014. Klopf, klopf. Ich rief durch die dünne Tür nach draußen, wer da ist. Anscheinend meine sogenannten Freunde, Jake und Douglas. Sie wollten mir wohl helfen, nachdem sie meine verängstigten Blog-Einträge gelesen hatten. Aber natürlich nur, wenn ich die Tür aufmache und rauskomme. Sehr verdächtig. Woher weiß ich, ob ich ihnen wirklich vertrauen kann? Ich habe ihnen zwar jahrelang vertraut, aber was ist, wenn sie nur mein Vertrauen gewinnen wollten, um später noch etwas viel Dunkleres mit mir abziehen zu können? Was, wenn sie mir vergiftetes Essen geben? Was, wenn sie mich abstechen, sobald ich die Tür aufmache? Mir ist klar geworden, dass ich keinen Grund habe, ihnen zu vertrauen. Ich kann ja nicht mal mir selbst vertrauen. Vielleicht war ich schon mein ganzes Leben ein sadistischer Freak und hab's nur nicht gewusst. Vielleicht kommt mein wahres Ich jetzt zum Vorschein. Vielleicht ist jeder böse. Reed. 25. November 2014. Die Stimmen hören nicht auf. Erst habe ich gedacht, sie wären bösartig, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen mich befreien. Sie wollen so dringend, dass ich zuhöre. Zeigen mir Dinge. Schreckliche Dinge, die mir jetzt aber nicht mehr so schlimm vorkommen. Ich bin wie betäubt. Ich fühle nichts mehr. Aber es gibt nur eins, das mich wieder fühlen lässt. Ein Teil von mir sagt, es sei falsch, aber die Stimmen sagen etwas anderes. Die Stimmen sind jetzt meine Freunde. Die Dämonen sind jetzt meine Freunde. Reed. 26. November 2014. Twig ist jetzt im Himmel. Ich musste es einfach tun. Ich musste wissen, wie es schmeckt. Es hat mich zufriedengestellt, aber ich brauche mehr. Ich dachte, ich würde dieses Zimmer nie wieder verlassen. Aber jetzt habe ich keine Wahl mehr. Ich brauche mehr. Das Gesicht wird wütend. Die Stimmen werden wütend. Mein Kopf tut so weh. Ich brauche mehr. Es tut so weh. Ich brauche mehr. Sie tun mir weh. Ich muss ihnen zu essen geben. Sie brauchen mehr. Ich brauche mehr. Ich muss machen, dass es aufhört. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Mach, dass es aufhört. Reed. Polizeibericht Teil 1, 27.11.2014, Thanksgiving. Opfer: Paul Murdoch. Angreifer: Reed Murdoch. Die Polizei wurde zum Tatort gerufen nach einem panischen Anruf von Margaret Murdoch, Mutter des Angreifers. Das Opfer, Paul Murdoch, Vater des Angreifers, wurde vorgefunden, wie er gerade von Reed Murdoch angefallen und kannibalisch angegriffen wurde, dessen Gesicht von Blut und Gehirnmasse bedeckt war. Reed Murdoch wurde erschossen, nachdem er sich weigerte, aufzuhören, seinen Vater zu essen, dessen Schädel komplett offen war. Vermutlich war Drogenmissbrauch im Spiel. Polizeibericht Teil 2, 29.11.2014. Reed Murdochs Wohnung wurde von den Ermittlern durchsucht. Sie fanden eine haarlose, kopflose, ausgeweidete Katze auf dem Küchentresen. Das Blut und die Körperflüssigkeiten waren in der ganzen Wohnung verteilt. Den Kopf fanden sie zerquetscht, das Gehirn war aber nirgends zu finden. Die Wohnung deutete ganz eindeutig auf eine schrecklich gestörte Person hin, betrachtete man deren chaotischen, schmutzigen Zustand. Ein alter Fernseher stand in der Ecke. Es war nur Flimmern und ein statisches Rauschen. Die Antenne fehlte. Autopsiebericht, 4.12.2014. Subjekt: Reed Murdoch. Der Inhalt von Reed Murdochs Magen war eine verstörende Mischung aus menschlichem Gewebe, hauptsächlich Gehirnmasse und Rückenmarksflüssigkeiten. Sein Gehirn jedoch war weitaus unglaublicher. Sein Gehirn war deutlich am Verfallen. Die Masse war schwarz-rot statt der üblichen gräulich-rosa Farbe und voller Löcher. Genauere Untersuchungen zeigten tausende winziger Parasiten, die das Gehirn zersetzten. Dies war ganz eindeutig der Auslöser für die schleichende Psychose des Mannes. Untersuchungen der Parasiten gaben keinen Aufschluss. Sie scheinen keiner bekannten Spezies anzugehören. Weitere Tests notwendig. Die Tabletten unbekannten Ursprungs, die in Murdochs Wohnung gefunden wurden, wurden ebenfalls getestet und enthalten eine widerliche Vielfalt ungewöhnlicher Substanzen, darunter obskure, stark abhängig machende, euphorisierende Drogen, menschliche Hormone und Parasiteneier, die vermutlich an einem kühlen Ort im Ruhezustand verbleiben sollten, bis sie in den Körper gelangen, wo sie schlüpfen und schließlich das Gehirn angreifen konnten. Es ist nicht geklärt, woher er diese Pillen hatte oder wo sie herkamen. Doch wer sie hergestellt hat, hatte mit Sicherheit böse Absichten. Polizeibericht Teil 3, 6.12.2014. Zwei Freunde von Reed Murdoch, Jake Fairfax und Douglas Lopez, wurden auf dem Revier vernommen. Sie verwiesen sofort auf seinen Online-Blog, wo er seinen Abstieg in den Wahnsinn angeblich dokumentiert hat. Es stellte sich heraus, dass der Blog aus unerfindlichen Gründen aus dem Internet verschwunden ist. Sie wussten von den Pillen, die Reed nahm, und behaupteten, er hätte sie von einer Seite namens necrosleep.net. Die Ermittler bestätigten, dass diese Seite nicht existiert. So, das war's für heute. Hat's euch gefallen? Sagt uns, was ihr denkt, auf unserem Blog nachtschatten-podcast.blogspot.de oder einfach auf iTunes. Bis zum nächsten Mal und schlaft gut! Die Seite ist nur für Mitglieder. Der Hund bellt im Hintergrund. Was soll das? Es soll nicht bellen, es soll schweigen. Bitte.